Jedes Kind stellt einmal die Frage, wie weit fliegt die Taube im Mädchen? Sag mir, wie weit fliegt der Traum, den ich träume, wenn die Welt wie ein stilles Wasser fließt? Und es fragt, seit wann ist die Erde unterwegs auf endlosen Bahnen durch die Sterne? Und manchmal frage ich mich, warum ein kalter Tag mich träumt. Warum mein Kuss von dir mir so viel gibt? Und manchmal denk ich daran, wohin, wenn alles brennt, die Taube fliegt. Wohin der blaue Planet uns morgen bewegt. Kind stellt einmal die Frage, wohin fliegt die schneeweiße Taube, die ich liebe? Und manchmal denk ich daran, wohin, wenn alles brennt. Solange der blaue Planet uns noch bewegt. Unser Kind stellt heute die Frage, wie weit fliegt durch Bomben die Taube? Auf der